du, Micke, gib dein Buschel immer her. Wenn's das alleine wär, ich kenn dich schon, du Bärenhäuter, du willst hernach nur her. Wie schön, wie schön.